Kundgabe 2445. Empfangen durch Bertha Dudde am 10.08.1942. Lieblosigkeit. Kampf der Welt gegen die Liebelehre. Es ist das Gebaren der Menschheit, nicht in Einklang zu bringen mit der Lehre Christi. Denn diese fordert Liebeswirken. Sie fordert ein Leben füreinander. Sie fordert ein Verhältnis der Menschen zueinander, wie das eines Bruders zum Bruder. Die Menschen der Jetztzeit aber stehen sich alle feindlich gegenüber. Oft nach außen hin zueinander stehend, jedoch im Herzen immer nur auf den eigenen Vorteil bedacht und den Mitmenschen als Gegner betrachtend, weil er sich durch ihn geschädigt oder benachteiligt fühlt. Die Menschheit ist jeglicher Liebe bar. Und darum stellt sie sich auch gegen das Christentum, gegen die göttliche Liebelehre, die sie nicht mehr befolgen will. Denn die Liebe zu üben bedeutet für die Menschen Überwindung. Es bedeutet eine Trennung von der Materie, ein Zurückstellen der eigenen Wünsche und Begierden, ein Opfern dessen, was dem Menschen lieb ist. Es muss die Ich-Liebe bekämpft werden. Es muss der Mensch sich zur Anspruchslosigkeit erziehen, um dem Mitmenschen dadurch dienen zu können, dass er ihm zuwendet, wessen er sich entäußert. Es ist dies ein Opfer, das nur aus Liebe gebracht werden kann. Und darum muss die Liebe geübt werden. Doch selten nur bringt ein Mensch noch dieses Opfer für die Mitmenschen. Es denkt ein jeder nur an sich selbst. Und daher ist ihm die Lehre Christi unbequem. Und er stimmt dem Vorhaben der Menschen zu, diese auszurotten. Wo Lieblosigkeit ist, dort wird ohne Bedenken der Kampf gegen die göttliche Liebelehre geführt werden. Und es ist die Lieblosigkeit über die ganze Welt verbreitet. Es überbieten sich die Menschen mit Grausamkeiten, die sie dem Mitmenschen zufügen. Und also ist die ganze Welt schuldig zu nennen an dem großen Weltgeschehen, das nur in der Lieblosigkeit der Menschheit seinen Anfang nahm und das immer größere Lieblosigkeit nach sich zieht. Und darum als Wirken der Hölle, als Wirken der dämonischen Kräfte bezeichnet werden muss. Und es erkennen die Menschen nicht den geistigen Tiefstand, in dem sie sich befinden. Sie betrachten nur die rein äußerliche Auswirkung des Weltgeschehens, nicht aber den Geisteszustand derer, die durch ihre große Lieblosigkeit auch ihre Mitmenschen zu lieblosem Handeln veranlassen. Und solange dieser Missstand nicht erkannt wird, kann er auch nicht behoben werden. Solange der Mensch nicht die Lieblosigkeit als größtes Übel erkennt, wird er sich nicht bemühen, in der Liebe zu leben, das heißt, solche dem Mitmenschen angedeihen zu lassen. Und also wird er auch die Lehre Christi nicht billigen, er wird sie ablehnen, weil ihm das Befolgen derer irdisch keinen Vorteil einträgt. Dementsprechend aber wird auch sein Handeln sein. Es wird wieder die Liebe verdrängt und nur erhöhte Lieblosigkeit die Folge sein. Es wird ein Mensch die Vernichtung des anderen anstreben. Er wird keine Hemmung kennen, er wird Recht und Unrecht nicht mehr zu unterscheiden vermögen und daher in Härte und Grausamkeiten sich überbieten. Und jegliche Liebe wird erkalten und der geistige Tiefstand sinken bis ins Äußerste. Und eine Welt ohne Liebe kann nicht bestehen. Sie ist dem Untergang geweiht und mit ihr alles, was sich nicht selbst zu erlösen sucht, durch die Liebe. Amen.